zu den Ordnungen der Liebe zwischen Eltern und Kindern und zwischen den Geschwistern gehört als zweites, dass jeder, der nimmt, die Gabe, die er bekommen hat, und den Geber, von dem er genommen hat, ehrt. Wer so nimmt, der hält die empfangene Gabe ans Licht, bis sie leuchtet. Und obwohl sie auch von ihm weiter nach unten fließt, fällt ihr Glanz auf den Geber zurück. Wie wenn, um im Bild des römischen Brunnens zu bleiben, die untere Schale im Wasser, das sie von oben empfängt, das Wasser, das über ihr fließt und darüber den Himmel, der oberen spiegelt. Als drittes gehört zu den Ordnungen der Liebe in der Familie eine Rangfolge, die wie das Geben und Nehmen von oben nach unten verläuft, gemäß dem Früher und Später. Daher haben die Eltern Vorrang vor den Kindern. Und das erste Kind hat Vorrang vor dem zweiten. Der Fluss des Gebens und Nehmens von oben nach unten und der Fluss der Zeit von früher nach später kann weder aufgehalten noch rückgängig gemacht, noch in seiner Richtung verändert, noch von unten nach oben oder von später nach früher zurückgelenkt werden. Daher stehen die Kinder immer unter den Eltern und kommt das Spätere immer nach dem Früheren. Das Geben und Nehmen und mit ihm die Zeit fließen immer nur weiter, aber niemals zurück.